dir das mal erklären? Geht durch. Erst sehen wir uns den Film. Weil Guy sie nicht durch sein Geplapper verraten konnte. Wo mochten Philipp, Dinah und Gus sein? Irgendwo in einem der Türme? Nein, nein, nicht, dass ich wüsste. Sie sagten vorhin, dass Sie Tanja direkt vor dem Haus abgesetzt haben, aber nicht darauf achteten, ob sie auch hineinging. Nein, so nicht, so habe ich es nicht gesagt. Nein, wie denn? Ich kann Tanja ja gar nicht vor dem Haus abgesetzt haben, weil da eine Baustelle ist. Man kann nicht bis zu dem Haus fahren, in dem die Praxis ist.